Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Beim Filmfestival in Cannes geht's langsam in Richtung Endspurt, denn am Samstag wird die Goldene Palme verliehen. Wir haben das Geschehen auf der Croisette hier in Fazit begleitet und uns nicht nur über Filmkritiken, sondern auch über Fotos gefreut, etwa von der Schauspielerin Kristen Stewart, die in diesem Jahr in der Jury ist und die, weil der rote Teppich vom Regen so glitschig war, einfach ihre High Heels ausgezogen hat und barfuß ins Kino marschierte. Was sich dort, also am eigentlichen Schauplatz des Filmfestivals, ereignet hat, das weiß Anke Lewicke, mit der ich jetzt in Cannes verbunden bin. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Im Wettbewerb gab es ja diesmal keinen deutschen Film, aber heute lief immerhin Ulrich Köhlers In My Room in der renommierten Sektion Un Certain Regard. Was ist das denn für ein Film oder mit was für einer Art von Kino hat man es da zu tun? Ja, Uli Köhler macht ja immer observierendes Kino, also seine Helden und Heldinnen sind eher Beobachter, sie beobachten auch ihr eigenes Leben, sie reagieren eher, als dass sie aktiv werden und hier begegnet man dem ja etwa 35-jährigen Armin, der ist freischaffender Kameramann in Berlin und er spürt eigentlich, dass so seine Zeiten als Tagedieb so langsam zu Ende gehen, seine Oma liegt auch im Sterben und er fährt zurück in sein Heimatstädtchen und dann kriegt er es richtig nochmal mit. Es ist eigentlich Stillstand in seiner Biografie. Dann wacht er eines Tages auf und alle Menschen sind verschwunden. Aber alles ist noch da, alles sieht noch aus wie immer. Und diese eigentlich apokalyptische Ausgangssituation nimmt Uli Köhler für einen seltsamen Neubeginn. Also in der Dystopie ist hier auch gleichzeitig schon die Utopie für Armin drin. Was ist denn das für ein Genre? Klingt ein bisschen nach Science Fiction, aber hat auch so was Dokumentarisches. Wie würden Sie das kategorisieren? Ja, Science Fiction trifft es eigentlich schon ganz gut und ich finde es ganz interessant, wie Uli Köhler damit eigentlich spielt. Also einmal kriegt man eben diese Stimmung auch ohne große Spezialeffekte hin. Also das ist schon toll, wenn man dann durch einen Supermarkt geht und keine Kunden mehr da sind oder wenn die Straßen noch voller Autos sind, aber keiner sitzt mehr hinterm Steuer und dann läuft so ein Wildschwein durchs Bild. Das ist schon sehr gut eingefangen, ja. Und dann sieht man eben diesen Mann Armin dabei zu, wie er sich eine neue Existenz aufbaut, wie er sich neu entwirft, so erstmal als Jäger und Sammler, dann wird er sesshaft und dabei werden auch so Männlichkeitsbilder reflektiert und dann nimmt der Film aber auch noch einen Geschlechterdiskurs auf, weil eine Frau kreuzt auf und dann geht es natürlich um die Frage, haben die beiden jetzt die Verantwortung, dass die Menschheit weiter besteht und das Gute aber an diesem Film ist, dass dieser Diskurs alles nur so ganz beiläufig ist, sich nie über diese Bilder so richtig als Botschaft rüberlegt. Übrigens wird Ulrich Köhler selbst auch bei uns im Programm zu hören sein, am Samstag in unserem Filmmagazin Vollbild. Da gibt er ein ausführliches Interview. Sind Ihnen noch andere Filme in Erinnerung, die auch so irritieren und auch so eine andere Art des Geschichtenerzählens haben? Ja, Cannes hatte davon dieses Jahr wirklich einige Filme zu bieten und einer ist auch ein Favorit für die Goldene Palme. Das ist der Film der italienischen Regisseurin Alice Rohrwacher, Glücklich wie Lazzaro. Und dieser Regisseurin merkt man so richtig die Lust am Fabulieren an und der Film hat auch was von einem Märchen. Und das Märchenhafte wird auch von den Bildern unterstützt, weil sie hat mit 16 mm Super 16 gedreht und wir sind ja mittlerweile so die gestochenen, scharfen digitalen Bilder gewöhnt, aber diese Bilder haben sowas Schwebendes, sowas angenehm Flüchtiges und der titelgebende Lazzaro ist so eine reine, fast schon heilige Figur, wie man sie aus den Filmen von Pasolini kennt und sie wird hier zum Medium, um soziale und gesellschaftliche Zustände zu reflektieren. Das Ganze geht so vor 30 Jahren los und wir sind so bei einer Landbevölkerung, die noch ganz archaisch lebt, von einer adeligen Familie als Leibeigene gehandelt wird und wie diese Enge der Hütten gefilmt wird, das ist so richtig physisch erfahrbar. Gleichzeitig wird aber auch Italien der Sommer so als so ein Sehnsuchtsort gezeigt und dann nimmt der Film eine ganz überraschende Wendung und wir sind in der Gegenwart. Lazzaro hatte einen Unfall, er ist unverändert, aber er trifft dann in einer Großstadt diese ganzen Familienmitglieder wieder, die mittlerweile älter geworden sind und diese Wendung nimmt man eigentlich so richtig schön hin, aber dann schreibt sich in der Offenheit der Bilder doch so ein eine soziale soziale Botschaft rein. Diese Familien leben immer noch am Rande der Gesellschaft und da wird mir dann ein bisschen das Außenseitertum zu sehr romantisiert, was so ein bisschen schade ist, aber der Film hat immer noch tolle Momente. Sie gehen dann alle in eine Kirche, werden da rausgeworfen, aber sie nehmen die Musik mit und in der Kirche ist es dann totenstill. Was haben Sie denn sonst noch für Favoriten für die Goldene Palme im Sinn? Also mein Favorit ist sicher der Film Burning des Koreaners Lee Chang-dong. Das ist so ein Film, wo man die Bilder erstmal verarbeiten muss, weil man gar nicht weiß, was man da gesehen hat. Und dieser Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Murakami. Und Murakami hat ja auch sowas Surreales immer. Und das übernimmt der Film auch in seinen Bildern. Es geht um einen jungen Mann, der Schriftsteller werden muss. Und vielleicht sehen wir eigentlich schon die Geschichte, die er sich ausgedacht hat. Und das Ganze ist eine Dreiecksgeschichte. Also es gibt den jungen Mann vom Lande, der Schriftsteller werden möchte. Er verliebt sich in ein Mädchen und dieses Mädchen ist so ganz eigensinnig und sie hat eine Affäre mit einem aalglatten, reichen Mann. Die drei verbringen dann viel Zeit miteinander und dann verschwindet das Mädchen. Man könnte jetzt sagen, es ist eine Liebesgeschichte, es ist ein Thriller, es ist ein Melodram, aber das fasst alles eigentlich zu kurz und man kann hier eigentlich eine Kamera dabei beobachten, wie sie eigentlich so froh ist, dass sie endlich nicht mehr den Zwang hat, erzählen zu müssen, dass sie einfach zuschauen kann, Gefühle und Zustände einfangen kann. Und es gibt eine eindrückliche Szene, da verbindet sie sich wirklich mit der Musik von Miles Davis. Man sieht, wie das bekiffte Mädchen tanzt bei einem Sonnenuntergang vor den Bergen in Korea und die Bilder heben mit dem Mädchen ab, regelrecht ab. Jetzt ist ja ein Regisseur, der zigmal in Cannes vertreten war, der Rumäne Lucien Pindilly, gestorben, wie heute bekannt wurde, mit 84 Jahren. Was war er für ein Filmemacher oder wofür steht er mit seiner Arbeit? Ja, ist ganz interessant. Also vor rund 10 Jahren machte hier ja eine Gruppe junger rumänischer Regisseure in Cannes auf sich aufmerksam mit Filmen, die gnadenlose Bestandsaufnahmen ihrer Heimat waren, mit Filmen, die aber auch getragen waren vom schwarzen Humor und von einer absurden Komik. Und Pintilé war wirklich der filmische Vater dieser Generation. Also auch er hat seine Geschichten immer in der Wirklichkeit seines Landes Rumänien gesucht. 1968 hat er zum Beispiel den Film Rekonstruktion gedreht, wo er die staatliche Willkür und den Machtmissbrauch der Diktatur schon vorweggenommen hat. Er musste dann auch nach Frankreich ins Exil gehen, hat dort aber auch immer weiter als Theaterregisseur gearbeitet, ist dann in den 90er Jahren wieder zurück nach Rumänien und hat dann Filme gemacht wie Baum der Hoffnung, die eben ein Land zeigen, das in ein Loch gefallen ist und Menschen, die jetzt versuchen zu überleben, meistens Außenseiter, die sich ihrer Situation bewusst sind und die einen persönlichen Kampf mit diesem Land ausfechten. Und diesen persönlichen Kampf hat Pintilé mit seinem Kino auch immer ausgefochten. Anke Lewicke, vielen Dank für diese Eindrücke vom Filmfestival in Cannes. Und am Samstag werden ja die Preise vergeben. Wir werden in Fazit darüber berichten. Und auch am Nachmittag kommt unser Filmmagazin Vollbild dann live von den 71. Filmfestspielen in Cannes.